1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe, die wie immer eine offene Show, eine offene Talkshow, Telefon-Talkshow ist. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, meldet euch unter der Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. So, der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Bianca. Und Bianca ist 25 Jahre alt. Hallo Bianca. Hallo. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du mich an? Mein Thema ist folgendes. Und zwar geht es darum, ich hatte am 17.11. Geburtstag. Gratulation nachträglich noch. Ja, danke schön. Und zwar habe ich das in der Kneipe gefeiert, wenn man das noch so sagen kann. In der Stammkneipe von mir und meinem Verlobten, ehemals Verlobten mittlerweile. Mhm. Und natürlich ist an dem Abend auch viel Alkohol geflossen, alles gar kein Thema. Und spätabends kam dann halt noch ein Bekannter zu uns, zu der Feier, wo mein Verlobter halt nicht schwer von begeistert ist, weil er weiß, er ist nicht abgeneigt von mir oder wie auch immer. Und irgendwann spätabends will mein Verlobter dann irgendwie gesehen haben, dass ich mit dem da rumgeküsst habe oder was auch immer. Und war es so? Nein, überhaupt nicht. Es war wirklich nicht so. Also ich will nicht... Wir waren ja alle dicht. Der eine mehr, der andere weniger, wollen wir mal so sagen. Okay. Ja, und aber ich weiß und wusste auch immer noch, was ich tue. Also ich sage von vornherein, Alkohol ist nie eine Entschuldigung für mich, dass ich sagen würde, ich bin fremdgegangen, tut mir leid, war der Alkohol. Niemals. Naja, jedenfalls, ich weiß nicht, aus welcher Situation heraus mein Verlobter das wirklich gesagt hat. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwann ist der Streit dann so eskaliert, dass ich ihn geschlagen habe. Ah, der Streit zwischen euch beiden? Ja, genau. Und dann, weil er dir vorgeworfen hat, du hättest mit dem Typ da irgendwie rumgemacht. Richtig. Da hast du ihn geschlagen? Ich habe ihn geschlagen. Wie hast du ihn geschlagen? Ich habe ihm erstmal nur eine Ohrfeige gegeben, weil mein Verlobter ist eigentlich ein Mensch, wenn man mit ihm reden will und er auf stur schaltet, kommt man dann überhaupt nicht ran. Ja. Überhaupt gar nicht. Und dann ging es aber weiter. Es ging weiter, natürlich, weil er hat mich natürlich verbal tierisch angegriffen mit Ausdrücken, die ich mir auch nicht gefallen lassen wollte. Das Ganze hat vor den anderen Leuten, vor den Gästen stattgefunden? Nee, die waren zum Glück, sage ich mal, schon weg gewesen. Achso, ihr wart dann ganz alleine zum Schluss? Richtig, du musst dir vorstellen, das ist eine Kneipe gewesen und hinten dran ist so ein kleiner Clubraum und Ach so, da haben wir dann halt zusammen gefeiert. Mhm. Da fing der ganze Streit dann halt an und der ist dann da halt auch eskaliert, so mehr oder weniger. Wie ging es dann weiter? Naja, wie gesagt, ich habe ihn dann das erste Mal geschlagen. Der ganze Stress ging dann ungefähr 2 Stunden in der Kneipe erstmal weiter. Zwei Stunden? Ja, verbal. Und ich muss dazu sagen, mein Verlobter hat natürlich dann auch ohne Ende Alkohol weitergetrunken und ich habe gar nichts mehr getrunken, weil ich einfach keine Lust mehr darauf hatte. Also ihr beide wart allein in dem Clubraum und habt euch nur noch gestritten? Richtig, genau. Wurde dann danach noch mehr geschlagen? Genau das ist nämlich der Punkt, weil mein Verlobter mir dann einen Spruch an den Kopf geschmissen hat, dass ich ja nichts anderes wäre als eine kleine Nutze, die man für 50 Euro haben könnte. Das ist natürlich bitter. Das ist wahnsinnig bitter. Und was hast du daraufhin gemacht? Ich bin ausgeflippt und habe zu ihm gesagt, pass auf, das klären wir draußen. Und dann sind wir halt nach draußen gegangen und so wie wir draußen waren, habe ich angefangen, nur noch auf ihn einzuschlagen. Aber das war dann keine Ohrfeige mehr, sondern volle Kanne? Ich habe nicht mit Fäusten geschlagen, ich habe nur mit der flachen Hand geschlagen. Die sind aber so hart gewesen. Bist du trainiert irgendwie? Machst du Kampfsport? Nee, ich muss sagen, ich bin ein bisschen kräftiger gebaut. Ja. Okay. Und hat er sich gewehrt? Gar nicht. Gar also, wie gesagt, mein Verlobter ist nie einer, der irgendwie Frauen schlagen würde. Also, er war in der Situation besoffen und extrem besoffen nach den 2 Stunden. Richtig. Und du hast draußen auf der Straße auf ihn eingedroschen. Ja. Wie stark, wie heftig hast du auf ihn eingedroschen? Ich habe nur irgendwann gemerkt, mit der letzten richtig heftigen Ohrfeige, die ich ihm eigentlich verpasst habe, dass sein Gesicht nach hinten geflogen ist und mir sein Blut noch ins Gesicht gespritzt ist. Und da ist mir erst klar geworden, was ich überhaupt getan habe. Wie endete die ganze Sache dann in der Nacht? Die die Sache endete so, dass mein Verlobter irgendwie abgehauen ist und ich ihn nicht mehr erreichen konnte. Mhm. So, und da er halt in der Kneipe so ausgeflippt ist und überall gegengeschlagen hat, hat er sich fast die Hand gebrochen, er ins Krankenhaus musste deswegen. Mhm. Und ich ihn darüber erreicht habe. Auch noch in der Nacht oder am frühen Morgen? Richtig, richtig. Das ging bis morgens um 7:30 das Da hattest du ja einen tollen Geburtstag. Ich glaube, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Jetzt hast du gerade gesagt, am Anfang mein Ex-Verlobter. Ist die Sache deshalb auseinandergegangen? Richtig, mein Verlobter hat sich von mir getrennt. Der ist am Dienstag ausgezogen. Wie lange wart ihr zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe den nicht zum ersten Mal geschlagen. Das war gerade, wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Bist du so eine Frau, die Nein, so drauf gar ist? Gar nicht. Na gut, aber wenn du es schon öfters gemacht hast, dann bist du so jemand, der schon eher mal auch gewalttätig wird. Aber das Problem ist nur immer im Alkohol. Mhm. Nicht, dann würde mir sowas nicht einfallen. Was das ja nicht entschuldigt. Wie du gerade eben selbst gesagt hast. Nee, natürlich. Wie gesagt, mein Verlobter weiß, dass ich nochmal... Wie oft hast du deinen Ex-Verlobten in diesen 7 Jahren geschlagen? Zweimal. Mhm. Das erste Mal war vor ungefähr 4 Jahren. Wie gesagt, das war auch im Alkohol. Ich weiß auch gar nicht mehr, aus welcher Situation oder beziehungsweise wir haben abends auch wahnsinnig Stress gekriegt. Und hast du andere Leute auch schon mal geschlagen? Nein, niemals. Frauen? Nein. Da wird mir auch nie der Sinn nachstehen. Wie gesagt, mein Verlobter und ich, wir haben uns oft in der Wolle. Mein Gott, da fliegen vielleicht mal die Türen oder der eine geht dahin. Aber Bianca, das muss dann ja schon so heftig gewesen sein für ihn, dass er sich nach 7 Jahren von dir trennt. Ich gehe mal davon aus, dass da schon einiges andere auch nicht so mehr in Ordnung war zwischen euch beiden. Eigentlich schon. Das oder das war für ihn so eklatant, was man ja auch verstehen kann, dass, wie umgekehrt auch, ich sage ja auch immer zu Frauen, lasst euch nur einmal, wenn, von einem Mann schlagen und dann geht. Das sage ich ja auch immer, wenn mich ein Mann einmal schlagen... Lasst euch natürlich nie von einem Mann schlagen, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Nee. Und das gilt für Frauen ja genauso. Ja, natürlich. Gab es denn ein Gespräch danach? Hast du dich erklärt? Hast du dich entschuldigt? Oder? So oft, wirklich, ich habe alles gemacht. Ich bin nervig am Ende. Mhm. Ja, hat er das denn jetzt so begründet, dass er ausschließlich wegen der Schlägerei gegangen ist? Oder hat er auch noch andere Sachen aufgelistet? Gar nichts. Er sagte einfach nur so von wegen, er hat da keinen Bock mehr drauf. Und letzte Woche Samstag kam auf einmal zu mir, schmiss mir knallhart an den Kopf nach 7 Jahren. Er würde mich nicht mehr lieben. Mhm. Wie gesagt, da hängen auch viele andere Hintergründe hinter und wir haben immer ein Kind zusammen gewollt und das hat nie so geklappt, wie es wollte zum Beispiel. Mhm. Und vor 3 Jahren hatte ich eine Fehlgeburt und ich wusste aber nicht, dass ich schwanger bin. Mhm. Und das war damals auch eine super schwierige Situation für uns, weil mein Verlobter ist nie irgendwie ein Mensch, der über seine Gefühle reden kann. Mhm. Der macht das einfach nur für sich aus. Glaubst du, dass er dich nicht mehr liebt? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich habe letzte Woche Sonntag erfahren, dass mit einer anderen was gelaufen ist, weißt du? Ach so. Und das macht die ganze Situation einfach nur noch schwieriger. Noch schwieriger, komplizierter und für dich natürlich, und dann hast du noch schlechtere Karten, ja. Ja, im Moment bin ich zwar froh, dass er auszieht, weil so weiß ich einfach, der kommt nicht morgens irgendwann um 6, 7 Uhr oder um 8 Uhr nach Hause und er könnte von irgendeiner anderen Frau kommen oder sonst irgendwas. Er ist, wie gesagt, er ist da Dienstag. War denn die letzten Monate, sagen wir mal, das letzte Jahr, war es da schon auch immer wieder angespannt zwischen Nein, euch? Gar nicht. Zärtlich? Gab es Zärtlichkeiten? Alles. Sex auch so? Alles, wirklich. Es war wirklich super. Das war wirklich das letzte halbe Jahr. Das war wirklich. Aber das Problem ist natürlich, wenn du sagst, das ist ein Typ, der redet nicht. Ja. So wie ja viele Männer drauf sind. Dann guckst du ja auch nicht in den rein, was sich da vielleicht aufgestaut hat in den letzten Jahren oder Monaten. Da hat er nach außen vielleicht so das Gesicht gewahrt oder hat gespielt, so wie immer. Und innerlich war der schon woanders und wollte weg von dir. Weiß man nicht, natürlich nicht. Aber er sagt jetzt zum Beispiel, jetzt wo er sich von mir getrennt hat und das auch, wo das mit der anderen Alten da gelaufen ist, sagt er auch, ich spiele mit offenen Karten, meinte, ich will dich nicht anlügen hier und tralala, meinte, ich war immer ein Mensch, der ehrlich zu dir war. Mhm. Und dann, klar, natürlich, weißt du, guck mal, zum Beispiel letzte Woche Donnerstag, wo wir eigentlich schon getrennt waren, wo die ganze Geschichte ja schon abgelaufen ist, sind wir abends noch zusammen weg gewesen mit mehreren Bekannten, wir waren zusammen am Konzert und ich wollte eigentlich den Abend einfach nur schön sein lassen und alles gut, alles super und habe ihn dann hinterher trotzdem ein bisschen bedrängt, wo ich sagte, komm, gib mir mal einen Kuss, wo ich dachte, okay, der wird das garantiert nicht machen und meint jetzt mir, komm, lass uns die ganze Sache ein bisschen ruhig angehen, ich kann das nicht von heute auf morgen, habe ich noch zu ihm gesagt, ich sag, okay, ich lass dich. Weißt du, hat das gemacht, der mit dem Kuss? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Er hat bis zwei Tagen, bevor der ausgezogen ist, hat er mich im Arm genommen, hat mir einen Kuss gegeben, hat mich abends in den Arm genommen, wenn es mir schlecht auch, ging. Auch da muss man vorsichtig sein, dass man das nicht überinterpretiert. Das kann auch so eine, ich meine, das ist für den auch sieben Jahre streichst du nicht so weg aus deinem Leben. Nee. Dass der wahrscheinlich von heute auf morgen nicht auch so ganz locker flockig da rausgeht, ist klar. So tut er aber. So tut er wahrscheinlich, ja. Dann weißt du auch nicht, ob da so ein bisschen Mitleid auch noch mitschwingt. Man wird nicht gerne geküsst aus Mitleid, aber man muss sich das auch alles mit einkalkulieren. Ob das nicht vielleicht auch ein bisschen, oder schlechtes Gewissen, oder ich weiß es nicht. Jetzt ist er ausgezogen. Er hat gesagt, dass er sich von dir zumindest im Moment trennen will. Er sagt ganz, aber weißt du, ganz. Dann sehe ich mit anderen Freunden und von denen kriege ich was komplett anderes zu hören. Weißt du, ich glaube, das Allerklügste ist, Bianca, dass du im Moment sehr diszipliniert bist. Nee, bin ich gar nicht. Bist du gar nicht, musst du sein, musst du sein. Lass ihn im Moment in Ruhe, lass den im Moment laufen. Lass ihn den ersten Schritt machen, wenn es wieder losgehen sollte. Und wenn du ihn machst, dann lass noch auf jeden Fall etwas Zeit vergehen. Das ist viel zu frisch im Moment. Ja. Vor allen Dingen, wenn deine andere Frau, mach dich interessant, mach dich ein bisschen rar, zieh dich zurück. Wenn du jetzt anfängst zu klammern und zu reden und zu machen, kann das sein, dass du den so sehr bedrängst und dass der noch mehr die Schotten dicht macht. Ja, das merke ich auch. Ist schwer. Ist immer die extrem schwierigste Situation für den, der verlassen wurde. Aber ich glaube, das ist einfach die alte Regel, die man unbedingt befolgen sollte. Ja, unbedingt. Ich schreibe ihm nur noch Briefe im Moment, weil ich wirklich gar nicht mehr anrufen will. Weil auch nicht mehr, keine Briefe. Es ist alles, er weiß Bescheid. Du willst mit ihm weiter zusammen sein. Ja. Das weiß der. Da musst du auch keine neuen Briefe mehr schreiben. Ja. Da machst du dich auch zu klein mit. Ja, ich mache mich dadurch nur noch mehr kaputt. Ich merke das ja selber. Zurücknehmen. So, und was diese Aggressionsgeschichte anbelangt, finde ich, dann müsstest du irgendwie drüber nachdenken. Das geht nicht, dass du so austickst im Alkohol. Es könnten auch mal üblere Sachen passieren. Ja. Würde ich gerne dich das nochmal verweisen oder verbinden an meine Psychologin wegen dieser Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Das okay. Ja, klar. Andere Sache ist nochmal, zieh dich zurück. Du hast nichts zu verlieren, wenn du dich zurückziehst. Obwohl man das immer so denkt, dass man in dem Moment, wo man schweigt, verliert. Das ist aber nicht so. Ich glaube, indem man viel quatscht und macht und agiert, macht man viel mehr kaputt. So, Bianca. Na gut. Jetzt legst du auf und Magdalena ruft dich gleich an. Alles klar, ich danke dir. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr mir und uns melden wollt, dann bitte domian@wdr.de plus eure Telefonnummer und bitte nicht zu lange mailen. Nicht eine zu lange Mail schicken, sondern relativ kurz und kompakt reinschreiben, um was es euch geht. Das vereinfacht den Kollegen im Hintergrund die Arbeit, dann geht das alles ein bisschen flotter. Hier ist die Susanne. Die begrüße ich sehr herzlich jetzt. Und die Susanne ist wie alt? 47. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Schön, dass es dich gibt. Ja, das sage ich zu dir auch. Ja, danke. Susanne. Und schön, dass du da bist. Ja, schön, danke. Ja, ich verfolge das ja schon ganz lange, deine Sendung. Das freut mich. Mhm. Wir sind ja auch schon eine ganze Weile auf dem Sender. Mhm. Und was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, dass mein Vater pädophil war. Der ist nämlich tot. Der hat sich totgesoffen. Wann ist er gestorben? 2000. Er war pädophil. Mhm. Das habe ich aber ganz spät erst erfahren. Wie alt warst du da? Ups, das war 95. Ich bin 60 geboren. Naja, rechne mal, da war ich 35. Mhm. Da hat meine Mutter da irgendwie mal was erzählt. So. Und die Mutter hatte angefangen zu erzählen? Ja, ja. Was hat sie erzählt? Dass sie sich da so rasieren musste unten. So, ne? Die Mutter? Und als der dann tot war, der Vater, dann haben wir das alles so aufgelöst. Moment, verstehe ich nicht. Die Mutter musste sich im Schambereich rasieren und daraus wurde geschlossen, dass er pädophil ist? Nee. Wir haben dann, nachdem er tot war, da sein Nachlass, sag ich mal so, aufgelöst. Mhm. Und da kamen dann auch solche Heftchen da zustande. So, und naja. Mit kinderpornografischen Darstellungen? Ja. Und der Grund, warum ich anrufe, ist eigentlich, dass ich viele Jahre nicht weiß, was passiert ist. Dass ich ganz viele Jahre ja, geradezu verdrängt hast oder vergessen hast. Verdrängt habe. Das heißt, du hast Angst oder die Sorge, dass er mit dir auch irgendwas gemacht hat? Genau, und ich weiß das bis heute nicht. Und ich habe einen zweieinhalbjährigen, also der ist 2,5 Jahre jünger als ich, als mein Bruder. Und der hat 3 Söhne und dann ist er irgendwann mal auf meinen Vater losgegangen, als er das erfahren hat, dass der da vielleicht was mit seinen Söhnen gemacht hat, was blöd ist. Also das, da war nichts so. Aber ich habe die Schwere, die Tragfähigkeit, die Schwere der Sache dann erst im Nachhinein erfahren so und war sehr schockiert. So. Hat denn deine Mutter irgendwas geahnt früher, dass er so... Nee, ich habe extra, und das ist ganz witzig, also ich habe vor ein paar Tagen schon mal versucht, bei dir anzurufen, das ging irgendwie nicht, da kam ich nicht durch. Und da habe ich im Nachhinein meine Mutter nochmal befragt. Und die hat mir gesagt, ganz eindeutig, die wusste da bis dato, bis 95 gar nichts. So. Hält denn deine Mutter die Hand ins Feuer, was deine Person anbelangt? Aber ich muss dir einfach sagen, ich habe meinen Papi, also es war so mein Papi, das ist jetzt nicht mehr so. Also mein Vater ist im Alkoholismus, also im Endstadium gestorben. Ja. War der denn früher, so wie du ihn erinnerst, war der nett und gut zu dir? Ja, das war aber das die ist Ikone ja, überhaupt, ne? Aber so. Dann ist das ja besonders dramatisch, wenn diese Ikone so fulminant zusammenbricht. Genau so ist das. Und darunter leide ich auch. Und deswegen rufe ich auch an. Verstehe. Also, habe ich schon ein paar Mal versucht. Verstehe. Weil es sowohl deine Biografie betrifft, als natürlich auch seine. Und man sich Gedanken macht, was hat der vielleicht auch mit anderen Menschen angestellt, mit anderen Kindern? Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch nur in Anführungszeichen eine Fantasie. Aber vielleicht hat er auch mit den eigenen... Wie viele Geschwister hast du? Ich habe einen Bruder noch. Und der ist wie alt? 2,5 Jahre jünger als ich. Also ich bin jetzt 47. Hast du mit dem Bruder auch offen darüber gesprochen? Ja, so ein bisschen, aber irgendwie, wir haben auch nicht so ein tolles Verhältnis. So. Mir geht es einfach darum, dass mein Vater mich, und darüber will ich eigentlich reden, vergöttert hat und gleichzeitig abgestoßen hat. Also der hat mich in den Arm genommen, hat mir fast die Rippen gebrochen, der hat mir wehgetan. So nach dem Motto, ich kann nicht zärtlich sein zu meiner Tochter, ich darf das nicht. So, weil der da irgendwie so komisch gestört war. So. Die Sachen, die ihr im Nachlass gefunden habt, waren die sehr schlimm? Ja, das waren also wirklich heftig. Ging es um kleine Kinder, also Mädchen und Jungen? Mädchen. Und der hat die auch fotografiert und... das habe ich alles im Nachhinein rausgefunden. Der hat die fotografiert am Campingplatz. Weißt du, wir waren Camper. Also er hat sie selbst fotografiert und hat er sich auch solche Produkte gekauft? Der hat sich auch gekauft, aber er hat die auch fotografiert. So. Und das bedrückt mich sehr. Weißt du, Jürgen, warum ich anrufe, ist eigentlich... das Komische, und deswegen möchte ich vielleicht wirklich mal mit deiner Psychologin sprechen, ist einfach, weil ich so viele Dinge, die eigentlich Kinder wissen müssten, wenn sie 5, 6 Jahre alt sind, die weiß hast ich du nicht. Wo, was zum Beispiel, kannst du dich an deine Einschulung erinnern? Kannst du nicht. Oder in die Kindergartenzeit? Kindergarten gab es gar nicht bei uns. Nee, da hat die Mutti, die war da so. Aber so Kindergarten, nee. Das ist ja das Komische. Also, weißt du, das ist so ambivalent. Also, das ist dieses, auf der einen Seite zu sagen, oh, und ich bin so stolz auf meine Tochter und meine Norditalienerin und so. Also, wir haben italienische Vorfahren. Und dann gleichermaßen kriegst du hinten drauf so und wirst du so gedrückt, dass es dir wehtut. Aber du kannst dich definitiv an keine einzige Situation erinnern, die darauf hindeuten würde, dass er irgendwas mit dir gemacht hat. Nee, das kann ich nicht. Das kann ich eben nicht. Und das Komische ist ja auch, und das ist ja auch irgendwie fiese so, dass das dann die eigene Mutter sagt, Nee, also da ist nichts gelaufen, da war alles wunderbar. Mhm. Dass man als Kind denkt so, nee, dann war alles gut, ne? Ja. So. Natürlich, kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, jeder in deiner Situation würde so fühlen und so denken. Selbst wenn die Mutter sagt, da ist nichts passiert. Mhm. Weil die Mutter muss es ja auch sagen. Weil es wäre ja für sie auch eine Katastrophe, wenn was passiert wäre und sie hätte es übersehen. Dann würde sie sich ja auch wahnsinnige Vorwürfe machen. Ja, aber ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Ich weiß eben nur, dass... Es kann ja auch sein, dass nichts passiert ist, dass er von dir die Hände gelassen hat. Ja. Genau, genau. Mhm. Also ich will das ja auch gar nicht, ich will auch nicht garstig sein und böse. Aber ich weiß ganz genau, dass da mit der Cousine, dass er die angefasst hat, das hat meine Mutter mir wirklich bestätigt. Ach so. Ich habe die extra nochmal gefragt, vorgestern. Ach so, die und dann habe ich wieder bei Domian angerufen und gesagt, ich will jetzt genau wissen, was war. Ach so, als die Cousine ein Kind war, da, genau. Da ist was vorgefallen. Ja, ja, da ist was vorgefallen. Du sagst ja, der Vater hat sich zu Tode betrunken. Ja, ja. Mhm. Hast du ihn zum Schluss begleitet in den Tod? Nee, das war ja, das habe ich, ich glaube, das war gestern oder vorgestern. Da war auch eine Klientin von dir, die sagte... Gestern war das, ja. Mhm. Sie wollte gerne, das war auch ein Alkoholiker. Das war ein Alkoholiker, ja. Ja, das war, und da habe ich auch vorm Fernseher gesessen, habe ich gedacht, scheiße, das arme Mädel, sowas ging mir genauso. Mhm. Die hat ihren Vater nicht begleiten können. Der ist einfach so gestorben. Und so war es bei dir? Bei mir auch, ja. Waren denn deine Eltern bis zum Schluss zusammen? Nee. Meine Mutter hat sich dann ein Jahr von ihm getrennt. So. Weil das nicht mehr auszuhalten war. Jetzt erklär mir doch nochmal, was du mir gerade ganz am Anfang gesagt hast mit der Rasur der Schamhaare. Was meintest du damit? Ja, das hat meine Mutter. Meine Mutter ist ja auch sehr offen. Die hat mir das so erzählt, dass mein Vater das von ihr gefordert hat. Ach so. Ja. Naja. Und das fand ich schon sehr seltsam irgendwie. Und dann habe ich gesagt, wieso, machst du das alles mit? So, nö, das war so und er wollte das so und alles abrasieren. Und ich meine, das ist ja so ein bisschen Kindchenschema. So, ja, ne? Wobei. Wobei, das würde ich jetzt nicht, das würde ich jetzt nicht so hoch bewerten. Also das machen ja ganz viele Leute. Und, aber in dem Fall würde ich natürlich auch, würden bei mir auch dann natürlich sämtliche Verbindungen dann geschaltet. Generell, wenn alles normal gewesen wäre, würde ich sagen, okay, er hat es halt gewollt. Nee, das war ja nicht so. Ja, es war nicht so. Verstehe, verstehe. Nee. Jetzt sitzt du da und schaust in dein Leben wie so in ein dunkles Loch rein, in deine Vergangenheit. Genau, danke dir, das war ein schöner Spruch. Mhm. Dunkles Loch, ja genau. Mhm. Ich weiß nicht, was da war. Mhm. Und was könnte für dich eine Hilfe sein? Weiß ich nicht. Also Fakt ist einfach, dass ich sehr eifersüchtig bin. Ich bin in einer glücklichen Beziehung, das muss ich dazu sagen. Ich habe dich auch schon mal angerufen, aber ich sage jetzt nicht deswegen, das ist mir jetzt peinlich. Nee. Es wäre sicherlich gut, mit einem Psychologen ein Gespräch darüber zu führen, wie du mit deiner Vergangenheit, ich sag's jetzt mal so, Frieden schließen könntest. Das ist eine gute Idee, also Frieden zu schließen. Auch mit diesem Nichtwissen Frieden zu schließen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht Frieden schließen, weder mit meiner Mutter noch mit meinem Vater. Und das ist das, was mich kirre macht. Ja, dass du eine klare Haltung zu der Vergangenheit hast, über die du nichts weißt. Und das ist sicher ein Prozess, den man vielleicht auch gar nicht mal so schnell mit einem schnellen Ratschlag hinkriegt, sondern mit einigen intensiven Gesprächen mit einem Fachmenschen. Ja, genau. Ja, dann würde ich es gerne so machen, Susanne, dass du mit Magdalena sprichst. Mhm. Und ich bedanke mich für das Vertrauen, was du uns hier gezeigt hast, denn das stelle ich mir schon auch sehr schwierig vor. Nee, super gerne. Du bist ein ganz toller. Dankeschön. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Ich danke dir. Alles Gute wünsche ich. Mhm. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Martin. Martin ist 36. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Domian. Jürgen. Martin. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um das Thema Homosexualität im Leistungssport, speziell da im Herrenbereich. Mhm. Welchen Leistungssport meinst du? In erster Linie zum Beispiel Fußball. Großes Thema, großes Tabuthema. Großes Tabuthema, Ne? Komischerweise guckt jeder und ist begeistert von der Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die auch wirklich ja, gut anzusehen war. Und da ist das irgendwie alles gar kein Thema. Da wird das ja, weiß nicht, so einfach ja hingenommen oder auch völlig akzeptiert auch, ne? Dass eben viele Sportlerinnen dort lesbisch sind. Nur im Herrenbereich ist das immer noch so ein großes Tabuthema. Es ist das größte Tabuthema überhaupt. Ja, warum ist das so? Ja, weil das natürlich ein Männersport par excellence ist. Und die Jungs, und es gibt die Jungs auch ganz oben, das weiß ich, die bisexuell sind oder schwul sind, wären mit ihrer Karriere am Ende. Ganz genau. Wieso rufst du zu dem Thema an? Bist du in irgendeiner Weise betroffen? Genau, ich habe für eine Beziehung eben zu einem Leistungssportler. Einen bekannten Leistungssportler? Nee, ist jetzt nicht so populär. Ich nenne natürlich auch keinen Namen. Ich bitte sehr darum. Natürlich. Ich bitte sehr darum. Keine Frage. Das möchte ich nicht hier. Keine Frage. Und, magst du den Bereich zumindest nennen oder wird das schon zu heikel? Ja, ist jetzt kein Fußball. Ist, sagen wir mal, ein bisschen die härtere Gangart noch. Ist der Rugby-Sport. Und, ja, ich selber komme auch aus dem Sportbereich. Hab Tennis gespielt viele Jahre auch. Leistungsmäßig und war persönlich schon viel weiter. Ja, für mich haben sich da, sag ich mal, Träume erfüllt, eben, dass dann neben meiner Mutter, Bruder, Anhang, Mannschaft dann eben auch der Freund sogar zugucken konnte. Man eingeladen worden ist zu Hochzeiten oder Geburtstagen. Und die Situation jetzt ist wie? Die Situation jetzt ist die, dass man, ja, das ist alles, sag mal nur, bei mir irgendwie möglich ist, in meinem Umkreis. Und dass, wenn man sich sehen möchte, ja, derjenige dann mich hier besucht, das ist knappe anderthalb Stunden Entfernung. Also, du bist in einem Liebesverhältnis mit einem vielleicht auch in den Kreisen sehr bekannten oder relativ bekannten Leistungssportler. Ganz genau. Für den das aber absolut geheim laufen muss. Genau, er würde, wenn er sich da irgendwie öffentlich machen würde, er würde nicht mehr nominiert werden. Er würde seine Werbeverträge verlieren, seine Lizenz verlieren. Das sind schon Vorreiter gewesen, die das probiert haben. Es gab einen Fall in Großbritannien von einem Fußballer, der weit oben gespielt hat, der sich das Leben genommen hat. Ja. Ja. Das bedeutet aber für euch beiden, wie lange seid ihr zusammen schon? Also das Ganze ist seit 15 Monaten. Achso, das bedeutet, seit 15 Monaten ein komplettes Geheimleben müsst ihr führen. Ja, ganz genau. Also wenn ihr euch trefft, dann bloß nicht irgendwie mal Händchen halten oder anfassen und Küsschen oder so, gar nichts. Nee, sowas in der Öffentlichkeit schon mal. Auf keinen Fall, nur dann so auf gute Freunde machen, auf Kumpels. Genau. Darfst du ihn vom Training abholen? Vom Training abholen nicht. Ich bin wohl schon mal auf einem Turnier gewesen, einem großen Turnier, wo ich dann, sag ich mal, aus der Distanz das Spielgeschehen ja, beobachten konnte. Mir dann aber auch selber ziemlich blöd vorgekommen bin, dann auf Abstand irgendwie hinterher zu gehen. Und hast du überhaupt irgendeinen Zugang zu seinem Umfeld, zu seinen Freunden, seiner Familie? Oder bist du ganz abgeschottet? Ich bin ganz abgeschottet. Er wiederum hat Zugang zu deinen Leuten? Ja, wird das langsam aufgebaut. Wobei das für ihn auch dann risikoreich ist, wenn irgendjemand dann doch irgendwie mal quatscht, oder? Ja. Und irgendwie frisst mich das auf, ne? Das, Ich glaube auch, dass das auf Dauer, also jetzt für jemanden wie dich, für ihn ist es ja auch schrecklich. Für ihn ist es ja auch schrecklich, dass einen das kaputt macht. Ich meine, so haben leider früher fast alle Schwulen und Lesben leben müssen. Es hat ja eine wunderbare Entwicklung gegeben in den letzten Jahren. Das stimmt. Wie stellst du dir jetzt so eure Beziehung weiter vor? Ich stelle mir es eigentlich so vor, dass ich weiß, er ist ziemlich, seinen Zenit hat er überschritten, seinen sportlichen Zenit. Und wird das vielleicht noch ein, zwei Jahre auf dem Level höchstens ausüben können. Ach so. Für mich ist eigentlich klar, dass das auf diesem Level nicht so weitergehen kann. Ich möchte da schon weiterkommen mit ihm. Und steckt quasi in den Sternen. Ne? Aber du hältst es für völlig ausgeschlossen, dass er offensiv mit seiner Orientierung, mit seiner Sexualität umgeht? Ja, für völlig ausgeschlossen nicht. Also für völlig ausgeschlossen auf jeden Fall, was seinen Sportbereich angeht. Ja. Da stelle ich mich jetzt auch nicht hin und sag hier irgendwie, stell dich meinen Kumpels vor, das muss er gar nicht. Mhm. Nein, das muss er gar nicht. Nur, ja, irgendwann, ich habe da schon jetzt in einer festen Partnerschaft gelebt, weiß schon, wie erlösend das sein kann. Hat er denn so eine Scheinwelt? Hat er offiziell eine Freundin? Nee, hat er zurzeit nicht. Aber das hat er jetzt nicht. Das hatte er schon mal. Das hatte er schon mal. Furchtbar. Und, ich warte wirklich auf den Tag, wo einer von den Jungs, sagen wir mal Bundesliga oder sogar Nationalmannschaft, wo einer von denen so viel Mut hat und sich hinstellt, so wie Wovereit damals, und sagt, ich bin schwul und das ist gut so. Ich denke, dass sich dann schon 5 bis 10 Leute irgendwie zusammentun müssten, ne? Dass einer alleine das womöglich noch gar nicht macht. Sich da nicht traut. Die war da auch drauf. Die Bildzeitung hat letztes Jahr mal so eine herrliche Seite veröffentlicht, auf der letzten Seite, wo sie so Wunschschlagzeilen eben präsentiert haben, wo daneben stand irgendwie Schweinepolli, wir sind ein Paar, ne? Zum Beispiel ganz süß eigentlich, also ausgeschnitten auch. Ja, das war ein Spaß dann, ne? Ja, natürlich, das war ein Spaß, ja. Und wir alle wissen ja von einigen Jungs, und das wissen auch die Kollegen in den Redaktionen, und darüber wird, was ja auch sehr gut ist, Stillschweigen halten. Das müssen die Männer schon selbst machen. Ich finde dieses Zwangsouting ganz unterstes Niveau. Ja. Das gab es ja früher mal. Das darf nicht passieren. Naja, da können Dinge ausgelöst werden, durch die ja dann nicht mehr zu verantworten sind. Und das muss schon von einem selber kommen. So, Frage, das heißt jetzt für dich und deinen Freund, heißt das die nächsten mindestens 1-2 Jahre noch in völliger Geheimhaltung leben. Und erst dann könntet ihr so allmählich ein normales Leben führen. Ja, ganz genau. Ob ich das so aushalte, weiß ich nicht genau. Im Moment lebe ich eigentlich ganz gut damit, weil ich mich vorübergehend mal ganz verloren hatte. Und er ist aber dann schon einen Schritt auf mich zugegangen ist und dann erstmal auch seine Gefühle eingestanden hat. Also ich glaube ja schon, wenn das eine große Liebe ist, dass man das auch schafft. Ja, das ist das dritte Mal für mich, dass ich so für jemanden empfinde. Und das passiert auch nicht alle Tage. Nee. Kennengelernt hat man schon andere Personen auch, aber ja von daher vertraue ich meinem Herzen da und meinem Bauchgefühl. Bist du für ihn denn auch so eine große Liebe? Ja. War er denn schon mal überhaupt, hat er sich mal getraut, irgendwo in eine schwule Diskothek zu gehen oder schwule Kneipe? Ja, genau, war etwas weiter weg von seinem Heimatort, habe ich ihn auch kennengelernt. Ah ja. Und dann hat er sich aber, ja, man hat sich kennengelernt, man hat sich da schon, oder ich zumindest, dann heftigst verliebt. Also ihr habt euch in einem schwulen Szenenlokal kennengelernt. Ja, genau. Es ist erstaunlich, dass er sich dahin traut. Erkennt man ihn denn so, wenn er rausgeht? Mhm. Ja, gewisse Kreise vielleicht, die sich mit dem mit dieser Art des Sportes auskennen. Ja, das Risiko ist auf jeden Fall dabei. Ne? Ich meine, wenn er in diesen Kreisen wäre, dann trifft er wahrscheinlich dann auch Leute, die sich auch nur dahin trauen. Hat er denn schon viele Erfahrungen gemacht oder bist du der Erste? Also ich bin jetzt der Erste, wo er sich überhaupt weiter traut, drauf einzugehen. Vorher hat er eigentlich immer abgeblockt und hat dann Ich stelle mir vor, dass für so jemanden dann auch schon es ein enormer Schritt ist, in eine schwule Diskothek oder in einen schwulen Laden überhaupt zu gehen. Ja. Die wirklich Spitzensportler, die sehr bekannt sind, die gehen dem ja nur auch aus dem Weg. Ja, ist auch erst mit Mitte 30, sag ich mal, hat er es begonnen, überhaupt dem nachzugehen. Und hat dann, als ich ihm mein Gefühl offenbart hat, direkt erstmal 2-3 Schritte rückwärts gemacht. Und ja, ich wollte das Glück gleich greifen und komplett festhalten, und das ging völlig in die Hose. Und dann war erstmal eine lange Durchstrecke. Und jetzt, so wie es jetzt ist, kann ich sagen, bin ich eigentlich ganz glücklich damit. Ja, also aber ich finde auch, wenn ihr beiden euch da gefunden habt, und das ist absehbar, die Zeit, wenn er dann, du sagst, er hat seinen Zenit überschritten, dass ihr das aushaltet und dann für eure Liebe das durchsteht, das Ganze. Schlimm, dass es noch so ist, aber noch schlimmer wäre, wenn die Liebe dann zerstört würde, dadurch. Ja, dann würde das zusammenbrechen, so. Wie ich dann damit umgehen könnte, weiß ich nicht. Aber also wir warten alle noch auf einen einen schwulen Fußballhelden. Ja, in der Politik ist das möglich, ne? Natürlich. Im Journalismus ist das möglich, warum nicht da auch, ne? Vielleicht hilft uns der Damenfußball ja allen nicht. Also weiter. Es müsste schon aus dem Bereich des ganz großen Fußballs kommen, finde ich. Das ist so der Sport, wo der das letzte Tabu brechen könnte. Ja, dass es da immer noch niemanden gibt, ne, der da vorgeprescht ist, ist eigentlich hallo, wo leben wir eigentlich, ne? Ich drücke euch die Daumen für eure Liebe, Martin. Ja. Damit ihr das durchhaltet. Und du grüßt herzlich deinen Freund von mir. Vielen Dank, Jürgen. Alles Gute. Alles Gute für dich auch. Dankeschön. Ne? Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen. Janine, 19 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Janine. Was ist dein Thema? Ja, also heute ist ja Samstag und ich habe halt vor 5 Wochen jetzt habe ich meinen Stiefvater gefunden, wie er sich erhängt hat. Oh. Du hast ihn gefunden? Ja. Wo? Also im Flur. Also ich kam von der Arbeit, ich war am Telefonieren mit meiner besten Freundin und hab Tür aufgeschlossen und dachte, was ist das denn für ein Schatten so? Weil auch gerade nicht viel Licht. Also was mit dem Handy am Telefonieren, während das Tür aufschließt? Genau, genau. Mhm. Und dann habe ich hochgeguckt und direkt in sein Gesicht. Ja. Und dann bin ich erstmal rückwärts gegangen. Im Flur, er hing an der Decke? Nee, er hing am Treppengeländer. Am Treppengeländer. Also an so mit so einem Festziehgurt, um Ladung zu sichern. So, und dann habe ich meine Sachen erst fallen gelassen, weil ich hatte noch meine Tasche dabei, dann bin ich rückwärts gegangen, habe das meiner besten Freundin gesagt, bin zusammengesagt. Hm. Dann habe ich gesagt, warte mal, hat meine Mutter angerufen. Hm. Die hat auch geschrien so, oh nein, Janine, oh nein, na, ich komme. Und daraufhin haben wir dann aufgelegt, dann hat sie wohl ihre beste Freundin angerufen. Ja, und dann bin ich zur Türin, hatte aber Augen zu und habe die Türe dann zugemacht. Bist du nicht mehr reingegangen? Nee, also das konnte ich nicht mehr. Ihr wohntet alle zusammen? Genau, wir wohnten, meine Mama, mein Stiefvater und ich wohnten in einem Haus. Und dann hast du gewartet, bis deine Mutter kam oder irgendwie? Genau, ich habe gewartet, bis meine Mutter kam und ich habe dann auch vorumgeschrien, so, also er hieß Klaus, was machst du für eine Scheiße, warum und so. Mhm. Ja, und dann habe ich meine Mutter auch direkt rübergeschickt, also nebenan wohnen direkt meine Tante und mein Onkel. Mhm. Ja, und dann hat die Polizei gerufen, ja, und daraufhin kam dann die Polizei. Und so. Bist du dann nochmal mit reingegangen? Also ich musste nochmal reingehen, weil meine Mama ist Asthmatikerin und die brauchte ihr Spray. Mhm. Und dann musste ich halt auch noch die Treppe hochgehen, weil sie sich dran aufgehangen hat. Aber da war die Polizei schon da und hat dann einen Laken davor gehalten. Mhm. Aber das hatte sie wohl an ihre Tasche, ja. Und dann ist meine Mutter auch ins Krankenhaus gekommen, weil sie einen Anfall hatte. Mhm. Aber du bist immerhin an dem toten Stiefvater nochmal vorbeigegangen, obwohl die das Tuch dahin gehalten haben. Ja, auch noch an der Treppe hoch. Ich bin auch ziemlich an der Seite gegangen. Ja. Und wie fürchterlich. Was für ein schreckliches Ereignis. Ja, also das Schlimmste halt daran ist, dass ich ihm halt ins Gesicht gesehen habe, auch wenn es nur für 2 Sekunden ist, aber ich habe alles drumherum gesehen auch, ne? Wie war der Gesichtsausdruck? Also die Augen kamen vor, die waren gelb und die Zunge kam raus und so. Mhm. Ich habe den in seinem Trainingsanzug komplett bis zu den Füßen hängen sehen. Seine Hände waren blau. Oben die Wohnzimmertüre war auf, die Zwischentüre war auf, dieser gelbe Festziehgurt und der Stuhl, der da stand, ja. Also ich habe alles, auch wenn ich nur 2 Sekunden geguckt habe, habe ich alles haargenau gesehen. Und das hat sich fest eingebrannt in die Erinnerung jetzt? Ja, also ich habe auch letztens einen Traum gehabt und zwar habe ich ihn gefunden, wie er es gerade machen wollte, da habe ich den nochmal gerettet, dann war er wieder weg und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und da hat er sich mit der Hand die Luft zugehalten und der war richtig blau und richtig blass. Dann hab ich noch eine Freundin dabei, hab so ein bisschen wohl auf Mitleidsphase getan, so Klaus, ich brauch dich doch, du bist ja mein Stiefel. Aber da hat der Traum dann zum Glück geändert. Aber, Weiß man im Nachhinein, wie lange er schon verstorben war, als du ihn gesehen hast? Also ungefähr 5 Stunden. 5 Stunden schon. Mhm. Also es war auch ganz komisch, weil an dem Samstag hätte ich normalerweise nicht arbeiten müssen, wurde aber gefragt. Und meine Mutter hatte auch an dem Morgen eine richtige Panikattacke. Die hat sich im Badezimmer eingeschlossen, was sie vorher nie gemacht hat, hat kaum Luft gekriegt. Und eine innere Stimme hat ihr gesagt, flüchte aus dem Haus. Also ich war vorher nie gläubig, aber jetzt ehrlich, wir machen jeden Tag Kerzen an, überall. Also wohnt ihr noch in der Wohnung? Ja, wir wohnen jetzt wieder in dem Haus. In dem Haus, ja. Ja. Weiß man, habt ihr eine Ahnung, warum er es gemacht hat? Ja, also wo er 11 war, ist sein Vater verstorben und er war ziemlich auf seinen Vater bezogen. Mhm. Wo er 25 Jahre alt war, hat seine Mutter einen Schlaganfall gehabt und kam in den Rollstuhl. War halt dann auf seine Mutter bezogen, ja, und dann hat er meine Mutter kennengelernt. Mhm. Und dann hatte meine Mutter ihre beste Freundin kennengelernt und dann hatten wir das so ausgemacht, also wir sind immer in eine Diskothek gegangen, dass Klaus einmal mitkommt und die Arme alleine gehen wollte. Da hatte der auch kein Problem mit so, aber im Hinteren hatte er doch ein Problem damit und so. Warum? Ja, er wollte einfach nicht alleine bleiben. Er war so auf Mama nachher bezogen. Er ist wirklich wieder als Kind wieder verfallen. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 47. Und wie alt ist er geworden? Er wäre jetzt am 20. November 40 geworden, 40. Also er war noch 39. Und du meinst, dass er so ein wieder, dass deine Mutter quasi so eine Mutterersatzrolle für ihn hatte? Richtig. Also er hat gesagt, er wollte nicht alleine bleiben, aber und meine Mutter musste immer 2 Wochen vorher sagen, wenn sie weggeht, aber er durfte weggehen, wenn er wollte. Mhm. Also ich habe es selber mitbekommen. Also meine Mutter saß am PC und dann kam er so. Also an dem Freitag, also einen Tag davor. Und dann hat meine Mutter ganz normal gefragt, möchtest du hier dran, dann gehe ich raus. Meine so hat er richtig patzig gesagt, so habe ich noch nie erlebt, aber ich habe demnächst genug Zeit für mich. Also ich habe es wirklich mitgekriegt. Mhm. Was auch komisch war, er hat sich beschwert, dass er 71 Kilo wiegt, hat aber Fettblocker genommen. Mhm. Also ganz, ganz komisch, er war richtig psychisch krank. So. Mhm. Also dann war die Beziehung zwischen deiner Mutter und ihm auch angeschlagen. Richtig, genau. Meine Mutter wollte nur eine räumliche Trennung beginnen. Ja, die hat gesagt, Klaus, ich liebe dich, ich möchte keinen anderen Mann. Das hat sie ihm wirklich klar und deutlich gesagt, ich möchte aber eine räumliche Trennung, weil ich daran kaputt gehe. Achso, das war für ihn auch schlimm, wahrscheinlich. Richtig. Diese Aussage. Mhm. Aber wie lange waren die beiden jetzt schon zusammen gewesen? Ach, wie lange waren die? Die waren, glaube ich, 3 Jahre oder 4 Jahre verheiratet und insgesamt 6 oder 7 Jahre zusammen. Ach so, also eine ganz lange Zeit. Ja. Bist du mit dem quasi mit aufgewachsen, kann man genau, so sagen. Richtig, war er zu dir gut? Ja, also er war der beste Stiefvater, den man sich wünschen konnte. Er hat mit mir gelernt, er hat Spaß mit mir gemacht. Ich habe ihm mal, da hat er Geburtstag, da habe ich eine ganz schöne Karte geschrieben, da hat er auch vor Freude geweint. Mhm. Also umso schlimmer ist das jetzt für dich auch, was passiert ist. Weil, genau, du hast also auch einen für dich sehr nahen Menschen verloren, der dir sehr nahe stand. Richtig, also ich muss auch wirklich zu sagen, er ist besser gewesen als mein richtiger Vater. Also muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber du glaubst eben auch, dass er große seelische Probleme hatte? Ja, hat er auch. Und die schlimme Folge davon war jetzt, dass er sich das angetan hat. Richtig. Also die Ärztin hat das, also seine Hautärztin hat das ja viel mitgekriegt und sie hat auch gesagt, wir waren ja da, um Schlaftabletten zu bekommen, weil wir nicht schlafen konnten. Hm. Und sie hat gesagt, er war eine tickende Zeitbombe. So, und er hat auch wohl zu meiner Mutter und zu der besten Freundin meiner Mutter gesagt, ich bin in einem tiefen Loch, holt mich da raus. Hm. Meine Mutter gesagt, Klaus, wir können das nicht. Geh bitte zu einem Psychologen. Er hat auch gesagt, er hätte einen Termin gemacht, was auch gelogen war. Also immer. Macht ihr euch denn, macht deine Mutter sich dennoch Vorwürfe, dass sie vielleicht nicht mehr? Zum Glück nicht mehr. Also, es war schlimm, sie hat sich Vorwürfe gemacht, sie hat geweint und gesagt, ich bin jetzt schuld. Und wir haben die ganze Zeit auf sie eingeritten, Mama, du bist nicht schuld. Mhm. Es war seine Entscheidung, ja. Mhm. Das Ganze ist jetzt erst 5 Wochen her, ne? Ja. Mhm. Wie geht es dir denn jetzt nach diesen 5 Wochen? Also, so weit, so gut. Also, womit ich Probleme habe, ist alleine sein, aber ich telefoniere eigentlich den ganzen Tag und dann geht das auch. Ich habe auch die ganze Nacht jemand am Telefon, also meine Freundin. Wie immer, jede Nacht? Ja, weil ich habe da Probleme mit meinem Fernseher, bleibt auch an, also zurzeit habe ich noch Probleme damit. Verstehe. Musst du nicht arbeiten morgens? Doch, also dann lege ich auf, aber also wir schlafen zusammen am Telefon ein. Ach so. Weil ich habe Probleme damit. Verstehe. So. Das ist ja auch ein Schock, den du da erlitten hast, aber ein extremster Schock. Ja. Das Schlimme ist halt auch, verschlossene Türen aufzumachen. Vor allem, wenn es dahinter dunkel ist. Also ja, ich könnte mir auch vorstellen, jedes Mal, wenn du jetzt da zu euch in die Tür reinkommst, und die Tür geht auf und du siehst das Bild, wie er da hing. Richtig. Es wurde zwar, der Flur wurde zwar geändert, so neue Sachen rein, aber das halt, ne? Aber Flur bleibt Flur. Und das Haus bleibt auch, es ist alles die gleiche Räumlichkeit. Also meine Mutter hat gesagt, vielleicht war das auch ein Problem, weil ich war bei seiner Beerdigung nicht dabei. Ich wurde nach meiner besten Freundin geschickt, weil wir mussten jeden Tag zu dem Haus und ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, jeden Tag wieder damit konfrontiert zu werden. Ja. Meinst du, dass es für dich gut gewesen wäre, auf der Beerdigung gewesen zu sein? Ich weiß es nicht. Ich habe auch zu meiner Mama gesagt, ich kann da stehen, aber ich kann niemals am Grab gehen, weil... Mhm. So, aber jetzt, das ist ja schon auch eine bedenkliche Situation. Du hast die ganze Nacht den Fernseher laufen, auch wenn du einschläfst. Mhm, und du telefonierst immer nachts mit deiner besten Freundin und ihr schlaft dann zusammen quasi am Telefon ein. Ja, genau. Ich werde auch nachts mindestens einmal wach und höre, ob sie noch dran ist. Also. Weil du, obwohl deine Mutter auch in der Wohnung ist. Ja, ja. Aber das ist für dich, du bist so in Angst und das war früher, vor diesem Unglück, war das nicht so. Nee. Da hast du ganz normal geschlafen. Genau, das Einzige, was ich hatte, war nur Rollade hoch, weil ich damals fast vergewaltigt worden bin, aber sonst... Wie alt warst du da? Wie alt ich da war? 14. Also ich habe schon ein bisschen erlebt, also mit 14, da kam dann mein Cousin, das war auch noch mein Cousin. Dann hatten sich meine Eltern getrennt, wo ich ziemliche Probleme mit hatte. Dann hatte ich angefangen zu klauen. Das ist alles schlimm für einen Jugendlichen. Richtig. Ja. Dann hatte ich auch angefangen, mich zu ritzen, habe aber dann dann endlich geschafft, damit aufzuhören. Mein Gott, und dann passiert auch jetzt das noch. Genau. So was Schlimmes, was vielleicht alles wieder einen Rückschlag bedeutet für dich. Genau. Also das Jahr 2007 war ganz schlimm. Ich habe alleine reingefeiert, also es war keiner da, nur ich. Dann war ich in meine beste Freundin nur noch verknallt, über ein ganzes Jahr. Und jetzt sind wir endlich zusammen, also das ist schon mal wieder was Positives. Aber hauptsächlich nur... Aber weißt du, Janine, ich finde, da muss was unternommen werden. Das ist ja kein Zustand mit was du jetzt gerade mit der Nacht beschrieben hast. Und das ist ja nur wahrscheinlich die Spitze des Eisberges, was alles in dir los ist und losgetreten wurde durch diesen schlimmen Eindruck. Mhm. Es gibt überall in Deutschland Traumatherapien. Ja. Das sind Therapien, wo Menschen behandelt werden, die so schlimme Dinge erlebt haben, wie du sie jetzt erlebt hast. Ja. Ich würde dich gerne beraten lassen von meiner Psychologin, wo du das in deiner Umgebung machen lassen könntest. Ja. Das sind auch dann vielleicht gar nicht so ganz langwierige Therapien, sondern wo du einige Male mal hingehst, dass du erstmal professionell versorgt wirst. Ja, ja, also wo die Polizei angerufen wurde, kam ja direkt eine Seelsorge, da waren wir auch, also die war ganz blöd. Sie hat gesagt, ich sollte das, also sie war spirituell, das Bild, wie ich ihn hängen habe, sehen, nochmal malen und dann verbrennen. Habe ich mir auch gedacht, so im Innerlichen, ich habe keine Lust, dieses Bild zwei oder dreimal noch malen zu wollen. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen... Ja, kann ich verstehen. Da gibt es auch viel Unsinn. Aber es gibt auch sehr gute Leute, die da sehr professionell helfen und die, wo du dann auch gleich sagst, okay, das hier bin ich bei dem Richtigen. Ja. Und da würde ich dich gerne jetzt beraten lassen. Ja. Noch eine abschließende Frage. Er hat nicht irgendetwas hinterlassen, einen Brief, irgendeine Notiz? Nee, das Komische war, meine Mutter nur, also er hat, was gemacht, und zwar hatte meine Mutter ein Bild von Klaus, ein Ring oder zwei Ringe und so ein Anhänger mit K, hat sie auf den Küchentisch gelegt und er hat es in den Aschenbecher gelegt, um ganz verbal, glaube ich, zu sagen, Asche zu Asche. Also auch schlimm, ne? Ja, so ganz verbal. Also die Kriminalpolizei musste mich ja befragen, dann haben die mir das gezeigt und so. Ja, ich so. Ja. Liebe Janine, du legst bitte auf und wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Ja. Und ich wünsche dir und deiner Mutter auch alles Gute und viel Kraft. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Herzlich willkommen, Frank, 50. Guten Morgen. Hallo, Frank. Hallo, begrüße dich. Ja, Frank. Ja, ich habe ein Problem mit meiner Frau. Also, die ist, man sagt Frigide, aber Frigide heißt ja gefühlskalt. Das ist auch wieder nicht richtig, aber sie mag keinen Sex und nicht. Mhm. Und das schon seit Jahren. Ich habe es immer wieder versucht und habe immer gedacht, das wird irgendwann. Und seit wie vielen Jahren nicht mehr? Jetzt habe ich seit über 2 Jahren keinen Sex mehr mit ihr gehabt. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind 24 Jahre verheiratet. 24 Jahre. Und das war anfänglich alles so normal und gut? Nee, es war auch anfänglich nicht normal. Also, auch ganz am Anfang nicht? Ganz am Anfang. Sie hat, wie man sagt, wie ein Brett im Bett gelegen. Und ich habe immer gedacht, das wird schon noch irgendwann. Und ich habe auch alles Mögliche versucht. Und reden kann man mit ihr auch nicht drüber, da macht sie zu. Mhm. Also es ist... Also du hast 24 Jahre mit deiner Frau geschlafen, obwohl du das auch den Eindruck hattest, dass ihr das gar nicht viel Spaß macht. Ja, das es ging mal eine Zeit lang, habe ich gedacht, dass es ganz gut geht, aber wahrscheinlich hat sie mir noch etwas vorgespielt. Mhm. Und sie hat mir dann irgendwann gesagt, dass sie hinterher immer Schwierigkeiten hätte. Und das ist ja, ich habe sie darauf angesprochen. Schwierigkeiten? Da hat sie dann nicht irgendwie mal Gefühle da oder irgendwie mal einen Orgasmus gehabt oder irgendwas nicht. Nix, aber man kann, wie gesagt, man kann mit der überhaupt nicht drüber reden. Und auch wenn im Fernsehen was über Sex kommt oder so, das hört ihr einfach nicht. Das geht an ihr vorbei. Ich habe es gar nicht richtig verstanden. Hat sie gesagt, sie hat noch nie einen Orgasmus gehabt? Ja. Das hat sie gesagt? Wahrscheinlich weiß ich gar nicht, was das ist. Nehme ich an. Die ist in der Richtung so naiv. Habt ihr Kinder? Wir haben einen Sohn, ja. Ja. Ich habe auch schon versucht, also ich bin jetzt zur Zeit, ich meine, ich bin 50, ich habe immer gedacht, das lässt irgendwann mal nach, der Sexualtrieb. Aber zurzeit ist es so schlimm, dass ich schon versucht habe, über das Internet eine Freundin zu finden. Und, ich bin auch schon mal in einem Bordell gewesen und es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Das heißt, du hast ein starkes sexuelles Bedürfnis, das kannst du mit deiner Frau nicht befriedigen. Und hast das Gefühl, da in der Sackgasse, in der Zwickmühle zu stecken, weil du ja auch nicht fremdgehen möchtest. Nee, ich möchte eigentlich nicht fremdgehen. Mhm. Nein, aber wie ist die Ehe denn sonst? Wie geht ihr miteinander um? Wir haben es wirklich beide sehr gern. Mhm. Also auch nach 24 Jahren, da drücken wir uns und wir liebkosen uns auch und wir gehen zusammen in den Dirtpool und streichen uns und machen, aber sobald es irgendwie zu einer sexuellen Handlung kommen sollte oder so, ich muss auch sagen, ich bin 50, man muss mich auch ein bisschen stimulieren, dass da was passiert. Das macht sie gleich gar nicht. Du redest ja relativ offen über diese Thematik. Du sagst, mit ihr ist überhaupt nicht offen darüber zu reden. Sie macht absolut dicht. Sie macht total dicht. Wenn es um das Thema geht, macht die dicht. Da kannst du ja gegen eine Wand reden. Hast du ihr das denn schon mal so klar gemacht, dass du eben doch mit deinen 50 Jahren noch so starke Bedürfnisse hast und gerne Sexualität erleben möchtest? Ja. Hast du ihr das gesagt? Ich habe es ja schon ein paar Mal versucht, mit ihr zu reden, aber die macht halt dicht. Man kommt einfach nicht an die Rande. Also wenn du das, du hast das schon mal gesagt zu ihr. Sicherlich. Ja, wie reagiert sie? Ich möchte kein Leben wie ein Mensch leben oder so. Ja, wie reagiert sie? Sie hat es fertig gebracht, die hat, wo es um, irgendwie ging es im Fernsehen mal um das Thema, mal fremdgehen und so. Und da hat die zu mir gesagt, mein Sohn sollst du gerade nehmen. Hat zu mir gesagt, du kannst machen, was du willst, du kannst fremdgehen, das verzeihe ich dir alles, aber verlass mich nie. Und das hat mich natürlich total geschockt dann. Und dann hat sie mir später mal, wo ich dann wieder mal versucht habe, habe ich versucht, wieder mit ihr zu reden und habe gesagt, hast du keine Gefühle oder hast du überhaupt noch nie Gefühle gehabt dabei? Und da hat sie mir gesagt, nee, ich mag nicht was hat sie noch gesagt? Ja, aber Moment mal, Frank. Bitte? Ja, jedenfalls hat sie mir gehört, dass er eben hinterher immer Schwierigkeiten hätte. Ja, da war bei mir dann so, was heißt denn hinterher Schwierigkeiten? Was heißt Schwierigkeiten? Ja, das habe ich auch noch nicht ausgefunden. Wahrscheinlich irgendwelche Schmerzen oder so. Achso, achso. Wie alt war ist der Sohn? Oder war der Sohn, als sie das gesagt hat? Ja, der ist schon erwachsen gewesen. Achso, der ist erwachsen. Wie hat der darauf reagiert? Mischt er sich da ein? Nee, da mischt er sich doch nicht ein. Da hat er mich zu tun. Also er weiß um die Schwierigkeiten und sagt aber nichts. Ja, ob das von den Schwierigkeiten weiß, das weiß ich nicht. Aber na gut, wenn sie das so in seiner Anwesenheit sagt, dann wird das ja... Man hat das vielleicht gar nicht so verfolgen, nämlich aber, Frank, eben nicht drüber geredet. Verstehe, das ist ja doch eine interessante Äußerung, die sie da getan hat. Sie hat ja quasi gesagt, geh fremd, mach was du willst, aber verlass mich nicht. Ich möchte mit dir zusammen sein und gebe dir aber quasi grünes Licht, wenn du dieses Bedürfnis hast, es dir irgendwo anders zu befriedigen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie das so ernst gemeint. Ich meine, die ist in der Richtung so unwahrscheinlich naiv. Aber so wie du es mir gerade gesagt hast, du habe ich es verstanden. Wie wäre das denn für dich, wenn sie das wirklich so gemeint hat? Wie das für mich wäre, ich müsste nur eine Freundin suchen, oder bin ich, ehrlich gesagt, ich bin unwahrscheinlich schüchtern, ich bin froh, dass ich eine Frau hatte. Ja. Und eigentlich habe ich geheiratet, mit ihr zusammen zu leben, mit Sexualität mit ihr auszuüben. Du müsstest ja keine Freundin haben, du könntest ja jemanden haben, mit dem du deine Sexualität auslebst, das muss ja auch keine Freundin sein. In ein Bordell gehen, habe ich gesagt, das haben wir auch schon versucht, aber wenn da irgendwie keine Gefühle, keine Liebe nicht dabei ist, macht mir das auch keinen Spaß. Mhm. Das ist ja bloß wie ein bescheidenes Reisen rein, sozusagen. Mhm. Deine Frau wäre auch nicht bereit, zu einer Eheberatung zu gehen? Wie gesagt, ich kann mit ihr nicht reden, mit einer Fremden, ich glaube, da kann sie gleich auch nicht mehr über die Sache reden. Mit jemandem Fremden. Dennoch wäre das, glaube ich, zumindest ein Versuch mal, ihr das vorzuschlagen. Mhm, ja, das könnte man dir mal, lass dir gleich gerne eine Beratungsstelle in deiner Nähe sagen. Das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich glaube, wie gesagt, ich habe schon etliche Mal versucht, mit dir darüber zu reden. Okay, das wäre nur mal ein Versuch. Lass uns auf der anderen Seite weiterreden. Es kann ja sein, dass deine Frau, was auch immer da los ist, dass sie wirklich keine Lust auf Sexualität, zumindest mit dir hat, vielleicht auch gar nicht, man weiß es nicht. Ich habe sie sogar gefragt, ob sie vielleicht eher auf Frauen steht oder so. So, wenn das 24 Jahre jetzt so gelaufen ist, habe ich da auch keine große Hoffnung, dass sich das nochmal verändert. Im Gegenteil, es hat sich ja jetzt extrem verhärtet und zurückgezogen. Auf der anderen Seite sagst du aber, dass ihr einen guten Kontakt miteinander habt, dass ihr zärtlich seid. Ich habe meinen besten Freund geheiratet. So, ja, das ist doch eine große Aussage. Das ist doch toll. Das ist doch toll. Das heißt, die Ehe ist eigentlich, abgesehen von der Sexualität, ist die Verbindung gut. Das ist schon so. Dann fände ich es durchaus legitim, wenn sie sogar grünes Licht gibt, wenn du einen unkonventionellen Weg gehst, dass du die Ehe beibehältst, aufrechterhältst, weil es eine gute Frau ist und eine gute Verbindung ist zwischen euch beiden und du dennoch versuchst, wie auch immer, das muss man dann mal gucken, dass du deine sexuellen Bedürfnisse woanders befriedigst. Ja, das ist ja das Problem, wenn ich jetzt eine Freundin suche oder irgendwas, die man weiß auch nicht, ob ich da dann vielleicht wehtue. Ich muss da dann für einfach einen sorgen. Wem wehtust? Ja, wenn die Freundin jetzt meint, werden sie sich in mich verliebt, was dann? Ja gut, also ich sag ja gerade, es sollte ja keine nicht unbedingt eine Beziehung sein, sondern eine sexuelle Geschichte, eine Affäre. Ja, ich weiß, das ist unkonventionell. Aber was bleibt dir übrig? Ich finde das ja schon enorm, dass sie das so zu dir sagt. Sie könnte ja jetzt auch. Meinen Freunden, die sagen mir das auch nicht. Da geht doch, sucht er doch eine Affäre oder geht ins Bordell oder. Ja gut, Bordell ist nicht jedermanns Sache. Ich bin da nicht so der Mensch dafür. Das verstehe ich. Aber habe ich geheiratet, um mir das zu ersparen. Ja, aber irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Und es würde jetzt, der Respekt gebietet es ja eigentlich zu sagen, jetzt müssen wir die Frau in Sachen Sexualität in Ruhe lassen. Interessant wäre es natürlich, für mich wäre es hochinteressant, mit deiner Frau zu reden, was da los ist. Wie alt ist deine Frau? 44. So. Ich könnte schwören, dass sie auch irgendwie irgendwas an Sexualität, an Träumen tief in sich hat. Aber was es ist, das ist die große Schwierigkeit. So, jetzt hat sie dir einen Freifahrtschein gegeben. Jetzt musst du irgendwas machen. Das ist ungefähr. Ich finde, aber du solltest ihr auch nochmal diesen Vorschlag machen, seine Eheberatung zu gehen. Und wenn es nur den Sinn hat, dass ihr im Rahmen der Eheberatung diese neue Regel festlegt, das hat sie jetzt mal so dahingesagt einmal beim Fernsehen, dass das auch wirklich so von ihr gemeint ist und dass sie auch wirklich versteht, unter welchem Druck du stehst. Verstehst du das? Meinst du, dass sie das versteht, unter welchem Druck du stehst? Ich glaube nicht. Da habe ich nicht viel Hoffnung. Wie gesagt, in der Richtung ist sie so naiv. Wie oft am Tag denkst du an Sex? Fast den ganzen Tag. Und nachts kann ich manchmal kaum mehr schlafen. So. Es ist jetzt zur Zeit ganz schlimm geworden. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, warum das so schlimm geworden ist. Ja gut, weil du jetzt auch schon so lange weil du extrem lange keinen befriedigenden Sex hattest. Im Prinzip dein ganzes Leben jetzt in der letzten Zeit. Wie du es gerade geschildert hast, war das ja eben auch keine tolle, befriedigende Sache, als es mit deiner Frau noch funktioniert hat. Und jetzt läuft seit 2 Jahren gar nichts mehr. Also ich war ja schon mal verheiratet und mit der ersten Frau war das natürlich, war das ganz anders. Also daher weiß ich, wie es sein könnte. Das kommt auch noch dazu. Also, schwierige Situation. Sehr schwierige Sache. Ich finde, du musst da schon für dich jetzt auch einen, wenn auch für dich ungewöhnlichen Weg gehen, der dir vielleicht gar nicht so in dein Leben hineinpasst, in deine Denkweise. Aber du willst ja deine Frau nicht verlassen. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Ich kann auch gar nicht. Du sagst auf keinen Fall und sie sagt auch auf keinen Fall. Also müsst ihr eine Übereinkunft finden. Und ich glaube, sie hat da schon einen ganz guten Wink gegeben. Jetzt werden wir dich nochmal zurückrufen gleich, Frank. Und da kriegst du von uns eine Eheberatungsstelle genannt in eurer Umgebung. Schlage sie auf jeden Fall mal vor. Ja, mach ich. Es könnte auch nicht schaden, wenn du immer noch sehr unsicher bist, wenn sie nicht mitkommt, dass du alleine da mal hingehst und dich mit der Person auch mal berätst und unterhältst. Dann bist du nochmal einen Schritt weiter. Ja? Ja, mach ich. So, mein Lieber. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Danke schön. Schön, dass ich mal mit jemandem reden könnte drüber. Alles klar. Lieber Frank, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. So, Freunde, das war's für diese Woche von uns. In der Technik heute Nacht war Matthias Neef. Nächste Woche sind wir wieder da. Das ist die letzte Woche dann vor unserer Weihnachtspause. Montagnacht 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.